Das ist doch wieder so eine Klatschgeschichte, schrie Lebesjetnikow. Die Sache verhält sich ganz und gar nicht so. Das ist absolut nicht so gewesen. Katharina Iwanowna hat damals alles verdreht, weil sie nichts davon verstanden hat. Ich habe mich gar nicht an Sofia Semjonowna herangemacht. Ich habe sie bloß gefördert, vollkommen ohne Hintergedanken und versucht, in ihr den Protest zu wecken. Mir ging es bloß um den Protest. Und außerdem konnte Sofia Semjonowna sowieso nicht mehr länger hierbleiben. Sie schlugen ihr wohl vor, in die Kommune einzutreten, sagte Luschin. Sie wollen sich immer über mich lustig machen. Doch ohne Erfolg, erlaube ich mir zu bemerken. Sie verstehen gar nichts davon. Solche Rollen gibt es in der Kommune nicht. Darum gerade wird die Kommune gegründet, damit es solche Rollen nicht mehr geben soll. In der Kommune wird diese Rolle ihr ganzes jetziges Wesen völlig verändern. Und was hier dumm ist, wird dort vernünftig sein. Was hier unter den gegenwärtigen Verhältnissen unnatürlich ist, wird dort vollkommen natürlich sein. Alles hängt davon ab, in welchen Verhältnissen und in welchem Milieu ein Mensch lebt. Alles kommt vom Milieu. Der Mensch selbst ist nichts. Mit Sofia Semjonowna verstehe ich mich auch jetzt sehr gut, was Ihnen als Beweis dienen kann, dass sie mich nie als ihren Feind und Beleidiger angesehen hat. Ja, ich schlage ihr jetzt vor, in die Kommune einzutreten, aber auf einer ganz anderen Basis. Was erscheint Ihnen nun wieder lächerlich? Wir wollen eine eigene Kommune gründen, eine besondere Kommune auf viel breiterer Grundlage als bisher. Wir sind in unseren Überzeugungen weitergegangen. Wir verneinen Radikaler. Wenn Dobro Ljubow aus dem Grabe stiege, würde ich ihm meine Meinung sagen. Und Beljinski würde ich übel zurichten. Vorläufig aber sorge ich für die Entwicklung von Sofia Semjonowna. Sie ist eine herrliche, ganz herrliche Natur. Nun, und diese herrliche Natur genießen Sie wohl auch, wie? Nein, nein, nein, im Gegenteil. Oh, sogar im Gegenteil, was Sie daherreden. So glauben Sie mir doch. Warum sollte ich Ihnen etwas vormachen? Ich bitte Sie. Im Gegenteil, mir erscheint es selbst merkwürdig. Sie ist mir gegenüber fast übertrieben, ja geradezu ängstlich, keusch und schamhaft. Und Sie entwickeln sie selbstverständlich. Beweisen ihr, dass diese ganze Schamhaftigkeit Unsinn ist, ja? Ganz und gar nicht. Oh, wie gemein, wie dumm Sie, verzeihen Sie mir, das Wort Entwicklung verstehen. Nichts, rein gar nichts verstehen Sie. Oh mein Gott, wie unreif Sie noch sind und rückständig. Wir erstreben Freiheit für die Frau, Sie aber haben bloß das eine im Sinn. Ich lasse die Frage über Keuschheit und weibliche Schamhaftigkeit vollkommen beiseite, als Dinge, die an und für sich nutzlos sind und nur auf Vorurteilen beruhen. Aber ich verstehe Ihre Keuschheit mir gegenüber, weil darin Ihr Wille, Ihr ganzes Recht besteht.